Komm mit, Gustl. Wie oft war im Scherz dieses Wort gefallen, wenn Adolf von seiner Absicht sprach, nach Wien zu übersiedeln. Doch als er später wahrnahm, wie sehr mich diese von ihm zuerst gar nicht ernst gemeinte Äußerung beschäftigte, machte er sich in aller Form mit dem Gedanken vertraut, dass wir gemeinsam nach Wien ziehen würden, er, um die Kunstschule zu besuchen, ich, um auf das Konservatorium zu gehen. In seiner großartigen Fantasie malte er mir dieses Leben in allen Farben aus, so anschaulich und konkret, dass ich oftmals selbst nicht wusste, ob dies nun alles nur Wunsch wäre oder schon Wirklichkeit. Für mich hatte solche Fantasie einen sehr realen Hintergrund. Zwar hatte ich mein Handwerk gut gelernt und stellte den Vater und auch die Kunden mit denen, was ich leistete, völlig zufrieden. Aber die Arbeit in der staubigen Werkstätte hatte meine Gesundheit angegriffen und der Arzt, mein heimlicher Verbündeter, riet eindringlich davon ab, mich weiter als Tapezierer zu beschäftigen. Für mich hieß das, mir in der Musik, der mein ganzes Herz gehörte, eine berufliche Möglichkeit zu suchen. Dieser Wunsch, so viele Hindernisse ihm auch entgegenstehen mochten, nahm immer konkretere Formen an. Was ich in Linz lernen konnte, habe ich gelernt. Auch meine Lehrer hatten mich in dem Entschlusse bestärkt, mich ganz der Musik zu widmen. Dies aber bedeutete für mich, nach Wien zu gehen. Damit bekam das ursprünglich so leicht hingeworfene »Komm mit, Gustl« meines Freundes für mich den Charakter einer eindeutigen Aufforderung und eines klaren Zieles. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich bei meiner wenig aktiven Wesensart diesen Berufswechsel und die damit verbundene Übersiedlung nach Wien durchgesetzt haben würde, wenn nicht Adolf mit aller Entschiedenheit eingegriffen hätte. Dabei dachte mein Freund zunächst gewiss an sich selbst. Es graute ihm davor, allein nach Wien zu gehen, denn das war jetzt bei seiner dritten Reise dorthin anders als zuvor. Früher hatte er noch die Mutter besessen. Auch wenn er nach Wien ging, blieb ihm ihr stilles Heim doch immer gewahrt. Es war kein Schritt ins Fremde, Ungewisse, denn zu wissen, dass die Mutter auf ihn wartete und ihn zu jeder Stunde und in jeder Situation, was auch immer geschehen sein mochte, mit offenen Armen aufnahm, gab seinem ungewissen Leben einen festen Halt, auf den er sich verlassen konnte. Das Heim der Mutter war der ruhige Punkt, um den sich sein stürmisches Dasein bewegte. Nunmehr hatte er diesen Halt verloren. Wenn er jetzt nach Wien fuhr, war es ein letzter, endgültiger Entschluss, von dem es kein Zurück mehr gab, also ein Sprung ins Dunkle, Uferlose. In den Monaten, die er im vergangenen Herbst in Wien verbracht hatte, war es ihm nicht gelungen, irgendwo Anschluss zu finden. Vielleicht hatte er gar nicht danach gesucht. In Wien lebten Verwandte der Mutter, mit denen er früher in Verbindung gestanden war und bei denen er sogar, wenn ich mich nicht irre, während seines ersten Aufenthalts in Wien gewohnt hat. Er hat sie niemals besucht und auch später war nie die Rede davon. Der Grund, weshalb er den Verwandten auswich, war verständlich. Er fürchtete, von ihnen über seine Arbeit, seinen Unterhalt befragt zu werden. Es wäre ihnen sicherlich bekannt geworden, dass man seine Aufnahme in die Akademie abgelehnt hatte. Lieber ertrug er Hunger und Not, als dass er als Hilfesuchender bei seinen Verwandten aufgetaucht wäre. Was war daher natürlicher, als mich nach Wien mitzunehmen, der ich nicht nur sein bewährter Freund, sondern auch der einzige Mitwisser des Geheimnisses seiner großen Liebe war? Das »Komm mit, Gustl« hatte im Munde Adolf seit dem Tode der Mutter den Klang einer freundschaftlichen Bitte angenommen. Nach Neujahr 1908 ging ich mit Adolf zum Elterngrab nach Leonding. Es war ein schöner, sehr kalter Wintertag, der mir gut im Gedächtnis geblieben ist. Schnee bedeckte die altvertrauten Wege. Adolf kannte hier jede geringste Einzelheit, denn mehrere Jahre hindurch war dies sein Schulweg gewesen. Als wir die Höhe des Pulverturmes erreicht hatten, lagen unter uns, eng um die Kirche geschart, die Häuser von Leonding. Über der weiten, im Winterschnee glänzenden Ebene stand das Gebirge, vom hohen Priel bis zum Salzburger Untersberg, jeder Gipfel rein gegen den stahlblauen Himmel gezeichnet. Adolf war sehr gefasst. Ich staunte über diesen Wandel. Ich wusste ja, wie tief ihn der Tod der Mutter erschüttert hatte, wie er auch körperlich darunter litt, wie er beinahe an Erschöpfung zusammengebrochen war. Für die Weihnachtsfeiertage hatte ihn meine Mutter zum Essen eingeladen, damit er doch wenigstens wieder zu Kräften käme und aus der leeren, ungeheizten Wohnung, in der ihn alles an die Mutter erinnerte, fortkäme. Er war auch zum Essen gekommen. Sehr ernst, schweigsam, verschlossen war er am Tische gesessen. Noch war nicht die Stunde da, um mit ihm über künftige Pläne zu sprechen. Auch jetzt, da er gemessen neben mir schritt, sah er viel älter aus als ich, viel gereifter, männlicher, war er doch ganz mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Aber ich staunte, wie klar und überlegen er jetzt darüber sprach. Beinahe so, als handele es sich um fremde Dinge. Angela habe ihm sagen lassen, dass Paula nun bei ihnen bleiben würde. Ihr Mann wäre damit einverstanden, verweigere aber Adolf die Aufnahme in die Familie, da er sich ihm gegenüber unbotmäßig benommen hätte. Damit wäre er die größte Sorge los, denn die Kleine habe nun doch ein sicheres Heim. Er selber habe nie die Absicht gehabt, sich unter Raubalds Obhut zu begeben. Er habe Angela danken und erklären lassen, dass das gesamte elterliche Mobiliar Paula gehöre. Die Kosten der Beerdigung würden aus dem Nachlasse der Mutter bezahlt. Im Übrigen habe Angela gestern entbunden. Dieses, ihr zweites Kind, sei ein Mädchen, das sie gleichfalls Angela nennen wollte. Im Übrigen habe sein Vormund, der Bürgermeister von Leonding, die Regelung der Erbschaftsangelegenheiten übernommen und wolle ihm auch bei der Zuerkennung der Waisenrente behilflich sein. Das klang sehr nüchtern und sachlich. Er kam dann auch noch auf Stefanie zu sprechen. Er sei entschlossen, den bisherigen Zustand zu beenden. Bei nächster Gelegenheit würde er sich Stefanie und ihrer Mutter vorstellen, nachdem dies während der Weihnachtsfeiertage nicht möglich gewesen sei. Es wäre höchste Zeit, eine Entscheidung herbeizuführen. Wir gingen durch das winterlich verschneite Dorf. Dort lag das kleine einstöckige Anwesen mit der Hausnummer 61, das Adolfs Vater seinerzeit gekauft hatte. Noch stand das große Bienenhaus dort, auf das der Vater so stolz gewesen war. Durch den Verkauf des Besitzes war alles in fremde Hand gekommen. Adolf kannte die Leute nicht, die jetzt in seinem Vaterhaus wohnten. Gleich daneben lag der Friedhof. Das Grab des Vaters, in dem man die Mutter beigesetzt hatte, befand sich an der gegen Osten gerichteten Mauer. Schnee bedeckte den frisch aufgeworfenen Hügel, vor dem wir stehen blieben. Adolf stand mit ernster, unbeweglicher Miene davor. Sein Gesicht war hart und streng. Keine Träne näßte sein Auge. Seine Gedanken waren bei der geliebten Mutter. Ich stand neben ihm und betete. Auf dem Heimweg erklärte Adolf, dass er vermutlich noch den Monat Jänner in Linz bleiben müsste, bis der Haushalt endgültig aufgelöst und der Nachlass geregelt sei. Mit dem Vormund stehe ihm noch eine scharfe Auseinandersetzung bevor. Sicherlich habe dieser sein Bestes im Auge. Aber was könne ihm das helfen, wenn dieses Beste bloß eine Lehrstelle bei einem Leondinger Bäckermeister wäre? Der alte Josef Meierhofer, Hitlers Vormund, hochbetagt im Jahre 1956 gestorben, wurde natürlich oft nach Erfahrungen und Eindrücken, die er über den jungen Hitler gewonnen hatte, befragt. In seiner abgeklärten bäuerlichen Art hat Meierhofer allen, die zu ihm kamen, Auskunft gegeben, zuerst den Gegnern, dann den Freunden, dann wieder den Gegnern seines Mündels. Aber er sagte jedes Mal das Gleiche, ohne sich um die Gesinnung des Fragenden zu kümmern. Ob die Zeit nun so oder so stand, deshalb änderte er keinen Satz an seiner Aussage. Einmal im Jänner des Jahres 1908 sei Hitler Adi, damals schon hoch aufgeschossen und mit einem dunklen Bartanflug auf der Oberlippe und einer tiefen Stimme, beinahe ein Mannsbild, zu ihm gekommen, um die Erbschaftsfragen zu besprechen. Aber sein erster Satz sei gewesen: »Herr Vormund, ich fahr wieder nach Wien.« Der Versuch, ihm das auszureden, sei gescheitert, ein Querkopf wie sein Vater, der alte Hitler. Josef Mayrhofer verwahrte auch noch die Dokumente, die sich auf jene Verhandlungen beziehen. Das Ansuchen, das Adolf im Auftrage des Vormundes schrieb, um für sich und seine Schwester Paula die Waisenrente zu erhalten, hat folgenden Wortlaut. Hohe KK-Finanzdirektion. Die ehrfurchtsvoll Gefertigten bitten hiermit um gütige Zuweisung der ihnen gebührenden Waisenpension. Beide Gesuchsteller, welche ihre Mutter als KK-Zoll-Oberoffizialswitwe am 21. Dezember 1907 durch Tod verloren, sind hiermit ganz verwaist, minderjährig und unfähig, sich ihren Unterhalt selbst zu verdienen. Die Vormundschaft über beide Gesuchsteller, von denen Adolf Hitler am 20. April 1889 zu Braunau am Inn, Paula Hitler am 21. Januar 1898 zu Fischelham bei Lambach, Oberösterreich geboren ist, führt Herr Josef Mayrhofer in Leonding bei Linz. Beide Gesuchsteller sind nach Linz zuständig. Es wiederholen ihre Bitte ehrfurchtsvoll, Urfahr den 10. Februar 1908, Adolf Hitler, Paula Hitler. Übrigens hat Adolf dieses Gesuch offensichtlich auch für seine Schwester Paula unterschrieben, denn die Unterschrift weist im Namen Hitler beide Male den gleichen, schräg nach unten führenden Duktus auf, der für die spätere Unterschrift Hitlers so charakteristisch wurde. Außerdem hat sich Adolf im Geburtsdatum seiner Schwester geirrt. Paula ist nicht 1898, sondern 1896 geboren. Er hat also die Kleine um 2 Jahre jünger gemacht. Das damals geltende Gehaltsgesetz bestimmte, dass elternlose Waisen, insofern sie unversorgt sind und das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Anspruch auf eine Waisenpension im Gesamtbetrag der Hälfte der Witwenpension haben, die von ihrer Mutter bezogen wurde. Frau Hitler hatte nach dem Tode ihres Mannes monatlich 100 Kronen Pension erhalten. Somit hatten die beiden nun zu Vollwaisen gewordenen Kinder, Adolf und Paula, einen Anspruch auf insgesamt 50 Kronen im Monat. Auf Adolf entfielen demnach monatlich 25 Kronen. Das war natürlich viel zu wenig, um davon leben zu können. Zum Vergleiche will ich nur anführen, dass Adolf allein schon für das Zimmer bei Frau Zackreis 10 Kronen Monatsmiete zahlen musste. Das Gesuch wurde im Sinne des Antrages erledigt. Die erste Auszahlung erfolgte am 12. Februar 1908, als Adolf bereits in Wien war. Im Übrigen hat Adolf 3 Jahre später auf diese Rente zugunsten seiner Schwester Paula verzichtet, obwohl er an sich bis zur Erreichung seines 24. Lebensjahres, also bis zum April 1913, berechtigt gewesen wäre, diese Rente zu beziehen. Diese Verzichtserklärung Adolfs vom 4. Mai 1911 befindet sich heute noch im Besitze des Vormundes Josef Mayrhofer in Leonding. Das Erbschaftsprotokoll, das Adolf vor seiner Abreise nach Wien beim Vormund unterschrieb, enthielt ferner noch den Anspruch auf das väterliche Erbteil, das etwas mehr als 700 Kronen ausmachte. Vielleicht hatte er einen Teil dieses Betrages bereits während seines vorhergehenden Aufenthaltes in Wien verbraucht. Bei seiner äußerst sparsamen Lebensweise, seine einzigen größeren Ausgaben geschahen für Bücher, hatte er sicherlich noch genug davon übrig, um zumindest einige Zeit damit in Wien auskommen zu können. Was die Sicherung einer zukünftigen Existenz betraf, war mir Adolf nicht nur dadurch voraus, dass er eine wenngleich bescheidene Barschaft und eine feste monatliche Zuwendung besaß, Dinge, die ich erst mit meinen Eltern klären musste, sondern auch dadurch, dass er sich nun, da er den Vormund glücklich überspielt hatte, ganz frei und ungehindert entscheiden konnte, während meine Entscheidung von der Zustimmung meiner Eltern abhängig war. Auch war für mich mit einer allfälligen Übersiedlung nach Wien die Preisgabe meines erlernten Berufes verbunden, während Adolf auch in Wien sein bisheriges Leben in mehr oder weniger gleicher Form fortsetzte. Diese Umstände erschwerten meinen Entschluss ganz bedeutend. Adolf sah dies einige Zeit nicht ein, obwohl er in dieser ganzen heiklen Angelegenheit von Anfang an die Führung innehatte. Schon in den ersten Monaten unserer Freundschaft, in einer Zeit also, in der ich mir meine Zukunft noch nicht anders als in der staubigen Tapeziererwerkstätte an der Krempelmaschine stehend vorstellen konnte, hatte mir Adolf, obwohl er fast um ein Jahr jünger war als ich, überzeugend klargemacht, dass ich Musiker werden müsste. Nachdem er mir also, wie meine Mutter damals sagte, diesen Floh ins Ohr gesetzt hatte, ließ er nicht mehr locker. Er ermutigte mich, wenn ich verzagte, er bestärkte mich in meinem Selbstvertrauen, wenn ich mir zu wenig zutraute, er lobte, er tadelte, er wurde mitunter grob und heftig und schimpfte wütend auf mich los, doch verlor er dabei nie das Ziel, das er mir gesteckt hatte, aus den Augen und hatte es einmal zwischen uns beiden Krach gegeben, so daß ich glaubte, nun wäre alles zu Ende, erneuerten wir nach einem Konzert oder einer Aufführung, bei der ich mitgewirkt hatte, in strahlender Begeisterung unsere Freundschaft. Bei Gott, niemand auf dieser Erde, nicht einmal meine Mutter, die mich doch so innig liebte und am besten kannte, vermochte meine geheimen Wünsche so unvermittelt in die Wirklichkeit umzusetzen wie mein Freund, obwohl er selbst keinen systematischen musikalischen Unterricht gehabt hatte. Im Winter des Jahres 1907, als die Arbeit in der Werkstätte nachließ und ich wieder mehr Zeit für mich selbst hatte, erhielt ich mit einem zweiten Schüler durch den Kapellmeister des Linzer Landestheaters Unterricht in Harmonielehre. Es war ein ebenso intensives wie erfolgreiches Studium, das mich hell begeisterte. Leider konnte ich aber in Linz mit den anderen notwendigen musiktheoretischen Fächern wie Kontrapunkt, Formenlehre, Instrumentation, Musikgeschichte keinen Unterricht erhalten. Es gab auch kein Seminar über Übungen in der Orchesterführung und Kompositionslehre, ganz zu schweigen von einer Anregung zu freier Komposition. Diese Ausbildung konnte mir nur das Konservatorium in Wien bieten. Außerdem hatte ich dort Gelegenheit, wirklich erstklassige und vollendete Aufführungen von Opern und Konzerten zu erleben. Mein Entschluss, nach Wien zu gehen, stand zwar fest, aber ich hatte nicht wie mein Freund die nötige Härte, um diesen Entschluss gegen alle auftretenden Hindernisse durchzusetzen. Aber Adolf hatte schon vorgebaut. Ohne dass ich eigentlich wusste, wie er das gemacht hatte, war es ihm gelungen, meine Mutter von meiner musikalischen Berufung zu überzeugen. Aber welche Mutter würde es nicht gerne hören, wenn man ihrem einzigen Sohne eine großartige Karriere als Kapellmeister und Dirigent prophezeit, noch dazu, wo meiner Mutter genau wie mir die Musik das halbe Leben bedeutete? So stand sie schon bald mit uns im Bunde. Da meine Lunge den ständigen Staub der Werkstätte nicht gewachsen war, trat noch die berechtigte Sorge um meine Gesundheit hinzu. Die Mutter, die Adolf ähnlich ins Herz geschlossen hatte wie seinerzeit Frau Clara mich selbst, war also gewonnen. So hing denn alles Weitere nur mehr von der Zustimmung meines Vaters ab. Nicht, dass er sich offen meinem Wunsch widersetzt hätte. Mein Vater war in allem das Gegenteil von Adolfs Vater, wie ich diesen aus den Schilderungen meines Freundes kannte. Still und scheinbar unbeteiligt ließ er alles um sich geschehen. Seine ganze Sorge galt dem Geschäft, das er aus dem Nichts geschaffen, durch schwere Krisen glücklich hindurchgebracht und nun zu einem angesehenen, gut florierenden Unternehmen ausgebaut hatte. Meine musikalischen Neigungen betrachtete er als müßige Liebhaberei. Er konnte sich unmöglich vorstellen, wie man auf ein doch mehr oder weniger unnützes Gefiedel und Geklimper eine gesicherte Existenz aufzubauen vermöchte. Es blieb ihm bis zuletzt unverständlich, wie ich, der ich doch wusste, was Not und Armut war, zugunsten einer vagen Zukunft auf diese zuverlässige Lebensgrundlage verzichten konnte. Die Tauben auf dem Dache und die Sperlinge in der Hand, wie oft habe ich dieses Beispiel gehört. Wie oft das bittere Wort, wofür habe ich mich eigentlich geplagt? Ich arbeitete fleißiger denn je in der Werkstätte, denn ich wollte mir nicht nachsagen lassen, dass ich meinem Musikstudium zuliebe den erlernten Beruf vernachlässigen würde. Der Vater fasste meinen Eifer als Zeichen dafür auf, dass ich im Handwerk bleiben und einmal den Betrieb übernehmen wolle. Die Mutter wusste, wie sehr der Vater an seinem Unternehmen hing, so schwieg sie lieber, um ihm keine Sorgen zu machen. So stand denn zu gleicher Zeit, da meine musikalische Fortbildung unbedingt eine Übersiedlung an das Konservatorium nach Wien erforderlich gemacht hätte, im häuslichen Bereiche alles auf dem toten Punkt. Ich arbeitete mit Feuereifer in der Werkstätte und schwieg, die Mutter schwieg, der Vater dachte, ich hätte meinen Plan endgültig aufgegeben und schwieg ebenfalls. Da kam Adolf wieder zu Besuch in unser Haus. Auf den ersten Blick erkannte er, wie die Situation stand und griff sogleich ein. Zuerst brachte er mich wieder in Form. Er hatte sich während seines Aufenthaltes in Wien über alle Einzelheiten des Musikstudiums erkundigt, gab mir jetzt genaue Auskunft darüber und schilderte mir zwischendurch, wahrhaftig verlockend, was er auf musikalischem Gebiet in Oper und Konzertsaal erlebt hatte. Diese lebendigen Schilderungen packten auch die Mutter, und so drängte dann alles zur Entscheidung. Aber es blieb nichts anderes übrig, als dass Adolf selbst meinen Vater zu überzeugen suchte. Ein schwieriges Unterfangen. Was half die glänzendste Beredsamkeit, wenn der alte Tapezierermeister nichts von künstlerischen Dingen hielt? Er hatte Adolf soweit ganz gerne, aber in seinen Augen war er schließlich doch nur ein in der Schule gescheiterter junger Mann, der sich selbst zu gut war, um ein Handwerk zu erlernen. Der Vater hatte unsere Freundschaft geduldet, aber in Wirklichkeit hätte er mir einen tüchtigeren Gefährten gewünscht. Die Position für Adolf war also ausgesprochen schlecht. Dass er es trotzdem zustande brachte, den Vater in verhältnismäßig kurzer Zeit für unseren Plan zu gewinnen, ist erstaunlich. Ich hätte es verstehen können, wenn die Entscheidung in einem heftigen Aufeinanderprallen der Meinungen gefallen wäre. Denn da wäre Adolf in seinem Element gewesen und hätte die Trümpfe, die er in der Hinterhand hatte, ausspielen können. Aber so war es nicht. Ich kann mich überhaupt nicht an eine Debatte im eigentlichen Sinne erinnern. Adolf sprach in einem Tone, als wäre das Ganze nicht so wichtig, und vor allem ließ er meinem Vater in dem Glauben, dass nur er, mein Vater allein, die Entscheidung fällen könne. Er fand sich auch damit ab, dass mein Vater nur eine halbe Zustimmung gab und eine Zwischenlösung vorschlug. Da das laufende Schuljahr am Konservatorium schon im Herbst begonnen hatte, sollte ich zunächst nur probeweise nach Wien fahren und mich dort ein wenig umsehen. Entsprechend die Ausbildungsmöglichkeiten meinen Erwartungen, könnte ich mich dann immer noch entscheiden, im gegenteiligen Falle aber heimkehren und in das väterliche Geschäft eintreten. Adolf, der Kompromisse hasste und gewohnt war, in allem aufs Ganze zu gehen, gab sich überraschenderweise damit zufrieden. Ich war selig wie noch nie in meinem Leben, denn nun hatte ich meinen Plan durchgesetzt, ohne den Vater zu verstimmen, und die Mutter nahm an meiner Freude teil. Anfang Februar fuhr Adolf nach Wien zurück. Seine Adresse sei gleich geblieben, erklärte er mir beim Abschied, denn er habe Frau Zackreis die Miete weiterbezahlt. Ich solle ihm rechtzeitig schreiben, wann ich in Wien eintreffen würde. Ich half ihm, sein Gepäck zum Bahnhof zu bringen. Es waren, wenn ich nicht irre, 4 Koffer, jeder ordentlich schwer. Ich fragte ihn, was er denn in diesen Koffern mit sich führe. Er antwortete, alle meine Habseligkeiten. Aber es waren fast nur Bücher. Auf dem Bahnsteig kam Adolf nochmals auf Stefanie zu sprechen. Leider habe er keine Gelegenheit gefunden, sie anzureden, denn er habe sie niemals ohne Begleitung angetroffen. Was er Stefanie zu sagen habe, sei aber nur für sie allein bestimmt. Vielleicht werde ich ihr schreiben, erklärte er abschließend. Doch ich fasste diesen Gedanken, den Adolf damals zum ersten Male aussprach, nur als den Ausdruck seiner Verlegenheit oder allenfalls als billigen Trost. Mein Freund stieg ein und reichte mir noch die Hand aus dem herabgelassenen Fenster. Der Zug fuhr los. »Komm bald nach, Gustl«, rief Adolf noch. Daheim richtete mir meine gute Mutter schon Wäsche und Kleider für die Fahrt ins große, unbekannte Wien. Schließlich wollte auch der Vater etwas dazu beitragen. Er zimmerte mir eine große Kiste zusammen und ließ sie von einem Schlosser mit starken Eisenbändern versehen. Ich packte in diese meine Klavierauszüge und Musikalien, die Mutter füllte den noch freien Raum mit Kleidern und Schuhen aus. Inzwischen kam von Adolf eine Karte, datiert vom 18. Februar 1908. Sie zeigt eine Ansicht der Waffensammlung des Wiener Kunsthistorischen Museums, geharnischte Ritter zu Fuß und zu Pferde. Lieber Freund, diese Anrede war ein Zeichen, wie sehr sich seit dem Tode seiner Mutter unser Verhältnis vertieft hatte. Der unter dem Bilde stehende Text lautete: Lieber Freund, warte schon sehnsuchtsvoll auf Nachricht von deinem Kommen. Schreib bald und bestimmt, damit ich alles zum feierlichen Empfange bereit mache. Ganz Wien wartet schon, also komm bald, hole dich natürlich ab. Auf der Adressenseite der Karte steht: Jetzt beginnt hier ein wenig schönes Wetter. Hoffentlich ändert es sich bis dorthin. Also, wie gesagt, erst bleibst du bei mir. Werden dann schon beide sehen. Klavier bekommt man hier im sogenannten Dorotheum schon wirklich um 50 bis 60 Kronen. Also viele Grüße an dich sowie deine werten Eltern von deinem Freund Adolf Hitler. Dazu die Nachschrift: Bitte nochmals, komme bald. Die Karte hatte Adolf wie immer an Gustav Kubizek gerichtet, wobei er Gustav einmal mit V, dann wieder mit PH schreibt, denn er konnte meinen Vornamen August absolut nicht leiden und nannte mich immer nur Gustl, weshalb ihm Gustav näher lag als August. Am liebsten hätte er wahrscheinlich gesehen, dass ich meinen Vornamen in aller Form geändert hätte. Köstlicherweise hat er sogar die Glückwunschkarte, die er mir später zu meinem Namenstage, Augustin, am 28. August schickte, an Gustav adressiert. Unter dem Namen steht die Abkürzung Stud. Ich erinnere mich, dass er mich gerne als Studmus bezeichnet hat. Im Gegensatz zu den früheren Karten von ihm ist diese viel herzlicher gehalten. Typisch für die seelische Verfassung Adolfs ist der Humor, der aus der Karte spricht. Ganz Wien wartet auf dich, erklärte er mir, und einen feierlichen Empfang wollte er mir bereiten. Ein Zeichen, wie sehr er sich nach den düsteren, allseits bedrängten Tagen, die er in Linz nach dem Tode der Mutter verbrachte, in Wien erleichtert und befreit fühlte, so ungewiss auch dort die äußeren Verhältnisse blieben. Trotzdem dürfte ihn das Gefühl der Einsamkeit sehr bedrückt haben. Das Sehnsuchtsvoll des ersten Satzes ist sicherlich ernst gemeint. Dass er das »Komme bald« nochmals wiederholt, sogar in Form »Bitte nochmals komme bald«, beweist, wie sehr er auf mein Kommen gewartet hat. Auch die Auskunft über ein billig zu erwerbendes Klavier sollte mein Kommen beschleunigen. Vielleicht hatte er insgeheim Sorge, ob mich mein unentschlossener Vater nicht im letzten Augenblick noch umstimmen würde. Im Übrigen hielt er, nach Wien zurückgekehrt, an seinem gefassten Entschluss fest, sich so oder so zum Baumeister auszubilden. Er sagt darüber: Als ich nun nach dem Tode der Mutter zum dritten Male nach Wien und dieses Mal für viele Jahre zog, war bei mir mit der unterdessen verstrichenen Zeit Ruhe und Entschlossenheit zurückgekehrt. Der frühere Trotz war wiedergekommen und mein Ziel endgültig ins Auge gefasst. Ich wollte Baumeister werden. Der Tag meiner Abreise, der 22. Februar 1908, war gekommen. Am Vormittag ging ich noch mit meiner Mutter in die Karmeliterkirche. Ich fühlte, wie schwer meinem guten Mütterlein der Abschied fiel, obwohl sie selbst am zähesten an dem gefassten Entschluss festhielt. Doch erinnere ich mich auch noch an eine typische Bemerkung, die mein Vater an jenem Tag gemacht hatte, als er die Mutter weinen sah. »Ich verstehe dich nicht, Mutter«, sagte er, »dass du gar so niedergeschlagen bist. Wir haben dem Gustl nicht angeschafft, sein Elternhaus zu verlassen. Er selber will es ja.« Meine Mutter verlegte ihren Abschiedsschmerz auf die Sorge um mein leibliches Wohl. Sie gab mir ein schönes Stück Schweinskarree mit und Bratenfett, das als Brotaufstrich dienen sollte, wurde in einem eigenen Gefäß verwahrt. Ein Rheinbuchteln wurde gebacken, ein großes Stück Emmentaler Käse verstaut, besonders Acht geben sollte ich auf das Glas Marmelade sowie auf die Flasche Kaffee. Mein brauner Segeltuchkoffer wurde trotz der beiden Faltzüge an den Seiten mit Lebensmitteln prall gefüllt. So ging ich nun in jeder Hinsicht wohlversorgt nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen zum Bahnhof. Meine Eltern begleiteten mich. Der Vater drückte mir die Hand und sagte: »Bleib immer ein anständiger Mensch.« Die Mutter aber küsste mich mit nassen Augen und machte mir, als der Zug losfuhr, das Kreuzzeichen. Noch lange fühlte ich ihre zarten Finger, wie sie das Kreuz auf meine Stirne schrieben. Stumpergasse 29. Der erste Eindruck, den ich bei meiner Ankunft in Wien erhielt, war der eines aufgeregten, lärmenden Durcheinanders. Da stand ich mit meinem schweren Koffer in der Hand und war so betäubt, dass ich zuerst gar nicht wusste, wohin ich mich wenden sollte. Diese vielen Menschen und dieser Krawall, das konnte ja gut werden. Am liebsten wäre ich stantepede wieder umgekehrt und heimgefahren. Aber die Leute drängten mich schimpfend und fluchend weiter und zwängten mich durch die Sperre, die von Bahnangestellten und Polizeiorganen überwacht wurde. Da stand ich schon in der Durchgangshalle und blickte mich nach meinem Freund um. Unvergesslich ist mir diese erste Begrüßung auf dem Boden Wiens geblieben. Während ich, noch ganz benommen von all dem Geschrei und Wirbel, hilflos dastand, von Weitem als einer, der vom Lande hereinkam, zu erkennen, Linz, Provinz, wie die Wiener spottend reimten, trug Adolf ein ausgesprochen gewandtes, großstädtisches Benehmen zur Schau. In seinem gediegenen dunklen Wintermantel, dem dunklen Hut, dem Spazierstock mit dem Elfenbeingriff sah er beinahe vornehm aus. Er freute sich offensichtlich über meine Ankunft, begrüßte mich herzlich und gab mir nach damaliger Gepflogenheit einen leichten Kuss auf die Wange. Das erste Problem, das sich mir entgegenstellte, war der Transport meines Koffers, der dank der Fürsorge meiner Mutter ein sehr beträchtliches Gewicht hatte. Schon blickte ich mich nach einem Packträger um, aber da fasste Adolf schon einen der beiden Tragriemen und ich den anderen. Wir überquerten die Maria-Hilfer-Straße, wieder Menschen überall, ein beängstigendes Hin und Her und ein Lärm so schrecklich, dass man das eigene Wort nicht verstand. Imponierend aber die elektrischen Bogenlampen, die den Bahnhofsvorplatz taghell beleuchteten. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als Adolf bald danach in eine Seitengasse einbog, die Stumpergasse. Hier war es still und dunkel. Vor einem ziemlich neu gebauten Hause auf der rechten Seite, es war die Nummer 29, hielt Adolf an. Soviel ich sehen konnte, war es ein sehr schönes Haus, geradezu stattlich und vornehm. Vielleicht etwas zu vornehm für junge Leute unserer Art, dachte ich. Aber Adolf schritt durch den Hausflur hindurch und überquerte einen schmalen Hof. Das Hinterhaus sah wesentlich bescheidener aus. Über eine dunkle Stiege ging es in den zweiten Stock. Mehrere Türen führten auf den Flur. Nummer 17 war die richtige. Adolf schloss auf. Ein übler Geruch von Petroleum schlug mir entgegen, der für mich seither in der Erinnerung untrennbar mit dieser Wohnung verbunden ist. Wir befanden uns anscheinend in einer Küche. Die Wohnungsinhaberin war nicht anwesend. Adolf öffnete eine zweite Tür. Im Kabinett, das er bewohnte, brannte eine dürftige Petroleumlampe. Ich blickte mich um. Das Erste, was mir auffiel, waren Zeichnungen, die überall herumlagen, auf dem Tisch, auf dem Bett. Alles sah trostlos und ärmlich aus. Adolf räumte den Tisch ab, breitete Zeitungspapier darüber und holte vom Fenster her eine Flasche Milch. Daneben stellte er Hausbrot und Aufschnitt. Aber ich sehe sein blasses, ernstes Gesicht noch vor mir, als ich diese Dinge zur Seite schiebe und vor seinen Augen den Koffer öffne. Kalter Schweinsbraten, Buchteln und andere Herrlichkeiten. Er sagte bloß, ja, wenn man halt noch eine Mutter hat. Dann aßen wir königlich. Es schmeckte so großartig nach daheim. Jetzt war ich nach all dem Trubel erst wieder einigermaßen bei mir selbst. Nach einer kurzen Pause fiel die erwartete Frage nach Stefanie. Als ich ihm bekennen musste, dass ich längere Zeit hindurch nicht am Bummel gewesen war, meinte Adolf, dass ich ihm zuliebe hätte hingehen müssen. Ehe ich darauf antworten konnte, klopfte es. Ein altes, verschrumpftes Weiblein, etwas komisch im Äußeren, schlüpfte durch die Tür. Adolf erhob sich und stellte mich in aller Form vor. Mein Freund Gustav Kubizek, Musikstudent aus Linz. Sehr erfreut, wiederholte die alte Frau mehrmals und nannte nun gleichfalls ihren Namen Maria Zackreis. An dem singenden Tonfall und der eigentümlichen, fremdartigen Aussprache erkannte ich sogleich, dass Frau Zackreis keine Wienerin war. Richtiger gesagt, eine Wienerin wohl, vielleicht sogar eine sehr typische, nur war ihre Wiege nicht in Harmais oder Lerchenfeld, sondern in Stanislau oder Neutichtschein gestanden. Ich fragte nicht danach, erfuhr es auch niemals, schließlich blieb es ja auch gleichgültig. Jedenfalls war Frau Zackreis für Adolf und mich der einzige Mensch in dieser Millionenstadt, mit der wir Umgang pflegten. Ich erinnere mich, dass mich Adolf noch an diesem ersten Abend, so abgespannt ich auch war, durch die Stadt führte. Wie konnte ein Mensch nach Wien kommen und sich schlafen legen, ohne die Hofoper gesehen zu haben? So wurde ich zur Oper geschleppt. Die Vorstellung war noch nicht zu Ende. Ich bewunderte die Eingangshalle, den prunkvollen Stiegenaufgang, die Marmorbalustrade, die Velourteppiche, die vergoldeten Stuckaturen an der Decke. Auf die ärmliche Wohnung in der Stümpergasse hinauf kam es mir jetzt vor, als wäre ich auf einem anderen Planeten versetzt worden. So überwältigend war dieser Eindruck. Nun wollte ich aber auch den Stephansturm sehen. Wir gingen in die Kärntner Straße hinein. Aber der nächtliche Nebel war so dicht, dass der Turm darin verschwand. Ich sah bloß die gewaltige, dunkle Masse des Hauptschiffes, wie sie unübersehbar, beinahe unheimlich, gar nicht wie etwas von Menschen gebautes, in das Graue einerlei des Nebels hineinwuchs. Adolf führte mich, um mir noch etwas Besonderes zu zeigen, zur Kirche Maria am Gestade, die mir mit der Wucht des Stephansdoms verglichen, wie eine zierliche gotische Kapelle vorkam. Als wir heimkamen, mussten wir dem mürrischen Hausmeister, den wir aus dem Schlafe geschellt hatten, jeder ein Sperrsechser für das Öffnen der Türe zahlen. Frau Zackreis hatte für mich auf dem Fußboden des Kabinetts ein primitives Lager hergerichtet. Obwohl Mitternacht schon längst vorüber war, sprach Adolf noch heftig auf mich ein. Aber ich hörte ihn nicht mehr. Es war einfach zu viel für mich. Der bewegte Abschied daheim, das ergriffene Antlitz der Mutter, die Fahrt, die Ankunft, der Lärm, der Trubel, das Wien im Hinterhaus der Stumpergasse, das Wien der Hofoper. Erschöpft schlief ich ein. Bei Frau Zackreis konnte ich natürlich nicht bleiben. Es war ja auch unmöglich, in dem kleinen Kabinett einen Flügel aufzustellen. Also machten wir uns am anderen Morgen, nachdem Adolf endlich aufgestanden war, auf die Zimmersuche. Da ich möglichst in der Nähe meines Freundes wohnen wollte, stöberten wir die nahegelegenen Gassen und Straßen des 6. und 7. Bezirkes ab. Wieder konnte ich dieses so verlockende Wien von der Kehrseite sehen. Dunkle Hinterhöfe, enge, lichtlose Miethäuser und Treppen, immer wieder Treppen. 10 Kronen zahlte Adolf bei Frau Zackreis. So viel wollte auch ich für ein Kabinett bezahlen. Aber was uns gezeigt wurde, war meistens so klein und dürftig, dass unmöglich ein Flügel aufgestellt werden konnte. Und fanden wir endlich ein Kabinett, das groß genug gewesen wäre, so hieß es, mit einem Mieter, der Klavier spielt, wolle man nichts zu tun haben. Ich war deprimiert und niedergeschlagen. Das Heimweh plagte mich schwärzlich. Was war dieses Wien für eine große Stadt? Nichts als fremde, teilnahmslose Menschen. War es nicht furchtbar, hier zu leben? So ging ich neben Adolf sehr verzagt und kleinlaut die Zollergasse hinab. Da sahen wir an einem Hause wieder ein Schild, Zimmer zu vermieten. Als wir an der Türe läuteten, öffnete uns ein sehr adrett gekleidetes Stubenmädchen und führte uns in einen sehr elegant eingerichteten Raum, in dem ein prunkvolles Doppelbett stand. »Die Gnädige kommt gleich«, erklärte uns das Mädchen, knickste und verschwand. Wir begriffen beide sogleich, dass es hier für uns zu vornehm war. Aber da erschien bereits die Gnädige in der Türe, eine vollendete Dame, nicht mehr ganz jung, aber sehr elegant. Sie trug einen seidenen Schlafmantel, die Hausschuhe, sehr zierliche Pantöffelchen, waren mit Pelz verbrämt. Lächelnd begrüßte sie uns, betrachtete Adolf, dann mich und bot uns Platz an. Mein Freund fragte, welches Zimmer hier zu vermieten wäre. »Dieses hier«, meinte die Dame und wies auf die beiden Betten hin. Adolf schüttelte den Kopf. »Dann müsste ein Bett heraus, denn mein Freund muss einen Flügel aufstellen können«, sagte er kurz. Die Dame war sichtlich betroffen, dass nicht Adolf, sondern ich ein Zimmer zu mieten wünsche, und fragte, ob denn er, Adolf, schon ein Zimmer habe. Als er das bejahte, schlug sie ihm vor, mich mitsamt dem Flügel, den ich brauchte, in sein Kabinett einziehen zu lassen und dafür dieses Zimmer zu mieten. Während sie dies Adolf in sehr lebhaften Worten auseinandersetzte, löste sich durch eine zu hastige Bewegung die Schnur, die den Schlafmantel zusammenhielt. »Oh, pardon, meine Herren«, rief die Dame sogleich und fasste den Mantel wieder zusammen. Doch der Augenblick hatte genügt, um uns zu zeigen, dass sie unter ihrem Seidenmantel nicht mehr als ein kleines Höschen trug. Adolf wurde puterrot, stand auf, fasste mich am Arm und sagte, »Komm, Gustl!« Ich weiß nicht mehr, wie wir aus der Wohnung hinauskamen. Nur an das eine Wort erinnere ich mich noch, das Adolf wütend hervorstieß, als wir endlich auf der Straße waren. »So eine Potifar!« Aber anscheinend gehörten auch solche Erlebnisse zu Wien. Wieder stand ich vor jener unfassbaren und doch für das damalige Wien so typischen Gegensätzlichkeit. 4 Stunden lang nichts als kalte, unbeteiligte Ablehnung und dann unvermutet diese allzu deutliche Einladung. Adolf mochte fühlen, wie schwer es für mich war, mich in dieser verwirrenden Großstadt zurechtzufinden, denn auf dem Heimweg machte er mir den Vorschlag, dass wir gemeinsam ein Zimmer nehmen sollten. Er wollte mit Frau Zackreis sprechen. Vielleicht ließe sich eine Lösung in ihrer eigenen Wohnung finden. Tatsächlich gelang es ihm, Frau Zackreis zu überreden, in sein Kabinett zu übersiedeln und uns das etwas geräumigere Zimmer, das bisher sie bewohnt hatte, zu überlassen. Wir vereinbarten dafür eine Miete von 20 Kronen. Gegen mein Klavierspiel hatte sie nichts einzuwenden. Eine glänzende Lösung also, die mich sehr befriedigte. Am anderen Morgen, Adolf schlief noch, ging ich zum Konservatorium, um mich anzumelden. Ich legte die Zeugnisse des Linzer Musikvereins vor und wurde sogleich geprüft. Zuerst fand eine allgemeine Gehörprüfung statt, dann musste ich vom Blatt singen. Schließlich bekam ich noch eine Klausurarbeit aus Harmonielehre. Das ging alles sehr glatt. Nur in Musikgeschichte, ich hatte dieses Fach lediglich privat studiert, machte mir das gestellte Prüfungsthema »Das Zeitalter der Barockoper« einige Schwierigkeiten. Die Bülow-Cramer-Etüden auf dem Klavier beendeten die Aufnahmeprüfung. Ich wurde in das Sekretariat gerufen. Direktor Kaiser, für mich war es wirklich der Kaiser, gratulierte mir zu meinem Erfolg und orientierte mich über die zu belegenden Fächer. Er riet mir, als außerordentlicher Hörer auf der Universität zu inkribieren und dort Musikgeschichte zu hören. Ferner stellte er mich dem Kapellmeister Gustav Gutheil vor, bei dem ich Partitur lesen, Partiturspiel lernen und praktische Übungen im Dirigieren durchführen sollte. Außerdem wurde ich als Bratschist in das Institut Orchester aufgenommen. Das alles hatte Hand und Fuß, und so stand ich nun bald trotz der anfänglichen Verwirrungen auf festem Boden. Wie so oft in meinem Dasein fand ich in der Musik Trost und Hilfe, mehr noch, sie wurde mir jetzt zum Inhalt meines Lebens. Endgültig war ich damit der staubigen Tapeziererwerkstätte entflohen und lebte ganz meiner Kunst. In der benachbarten Liniengasse entdeckte ich einen Klaviersalon, dessen Inhaber Feigl hieß. Dort sah ich mir die Leihklaviere an. Es waren verständlicherweise keine besonders guten Instrumente. Doch fand ich schließlich einen ganz passablen Flügel, den ich gegen eine monatliche Gebühr von 10 Kronen mietete. Als Adolf, über dessen Tageseinteilung ich mir noch nicht ganz klar geworden war, am Abend zurückkehrte, war er erstaunt, den Flügel zu sehen. Für das nicht sehr große Zimmer wäre ein Piano zweckmäßiger gewesen. Aber wie sollte ich Kapellmeister werden können ohne einen Flügel? Freilich, so einfach, wie ich gedacht hatte, war die Sache nicht. Adolf griff sogleich ein, um die zweckmäßigste Aufstellung zu erproben. Um genügend Licht zu haben, musste die Klaviatur nahe dem Fenster stehen. Das sah er ein. Nach langem Experimentieren wurde das Inventar des Zimmers, 2 Betten, ein Nachtkästchen, ein Kleiderkasten, ein Waschkasten, ein Tisch, 2 Stühle, in die vorteilhafteste Stellung gebracht. Trotzdem reichte das Instrument über das ganze rechte Fenster. Der Tisch musste in die linke Fensternische gerückt werden. Der Durchgang zwischen den Betten und dem Flügel sowie zwischen den Betten und dem Tisch war kaum mehr als 30 Zentimeter breit. Für Adolf aber war das Auf- und Abgehen genauso wichtig wie für mich das Klavierspiel. Erste Probe. Von der Türe bis in die Schweifung des Flügels 3 Schritte. Das genügte, denn 3 Schritte vor, 3 zurück waren 6, auch wenn Adolf bei dieser Dauerpromenade so oft wenden musste, dass es kaum mehr ein Auf- und Abgehen, sondern beinahe eine Bewegung um die eigene Achse war. Die Seiten 181 und 182 des Buches sind Bildseiten. Seite 181 zeigt eine Ansichtskarte mit der Bühne im KK Hof Operntheater. Die Bildunterschrift lautet: Die Rückseite dieser Ansichtskarte, die Hitler 1906 an Kubizek sandte, finden Sie neben Seite 219 abgebildet. Seite 182 zeigt eine Ansichtskarte mit einem Luftschiff. Die Bildunterschrift lautet: Diese Karte stammt schon aus der Zeit, in der Adolf Hitler in Wien lebte. Weiter im Text. Von der übrigen Welt konnten wir von unserer Behausung aus lediglich die kahle, verrußte Rückwand des Vorderhauses sehen. Nur wenn man ganz nahe an das freie Fenster herantrat und steil nach oben blickte, ließ sich ein schmaler Streifenfirmament entdecken. Doch auch dieses bescheidene Stück Himmel war meistens von Rauch, Staub oder Nebel verhangen. An besonders günstigen Tagen kam sogar die Sonne durch. Freilich schien sie kaum in das Hinterhaus und schon gar nicht in unser Zimmer. Aber an der Stirnseite des Vorderhauses war dann für ein paar Stunden ein von der Sonne hell beschienener Streifen zu sehen, der uns den Sonnenschein ersetzen musste, den wir so sehr entbehrten. Ich erzählte Adolf, dass ich die Aufnahmeprüfung am Konservatorium gut bestanden hätte und freute mich, dass ich jetzt gleich ihm in einem festen Studium stand. Adolf sagte bloß: Ich habe gar nicht gewusst, dass ich einen so gescheiten Freund habe. Das klang nicht sehr schmeichelhaft. Aber ich hatte mich an solche Äußerungen von ihm bereits gewöhnt. Er hatte anscheinend sehr kritische Tage jetzt, war leicht reizbar und winkte barsch ab, wenn ich von meinem Studium zu sprechen begann. Mit meinem Flügel fand er sich schließlich ganz gut ab. Da könne auch er seine Kenntnisse wieder auffrischen, meinte er. Ich machte mich erbötig, ihn zu unterrichten. Da traf ich es aber wieder ganz verkehrt. Grollend knurrte er mich an: Behalte dir deine Etüden und Skalenkram. Ich bringe mich schon selbst weiter. Doch dann beruhigte er sich wieder und sagte, versöhnlich gestimmt: Wozu sollte ich ein Musiker werden, Gustl? Ich hab ja dich. Unsere Lebensverhältnisse waren äußerst bescheiden. Große Sprünge konnte ich ja auch mit dem Monatsgeld, das mir mein Vater zusandte, nicht machen. Adolf erhielt regelmäßig zu Beginn des Monats von seinem Vormund einen bestimmten Betrag überwiesen. Wie hoch diese Summe war, weiß ich nicht. Vielleicht war es nur die Waisenrente, also 25 Kronen, von denen er 10 Kronen sogleich an Vertragskreis wegzahlen musste. Vielleicht war es etwas mehr, falls der Vormund auch die elterliche Erbschaft angriff und entsprechend einteilte. Ob Verwandte Adolf unterstützten, vielleicht die bucklige Tante Johanna, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass Adolf schon damals sehr viel hungerte, obwohl er es mir nicht gerne gestand. Wie eine Tagesverpflegung Adolfs normalerweise aussah: eine Flasche Milch, ein Ankerbrot, etwas Butter. Mittags kaufte er sich häufig ein Stück Mohn oder Nussstrudel. Damit fand er das Auslangen. Alle 14 Tage kam von meiner Mutter ein Esspaket. Dann war Festtag auf unserer Bude. Aber in Geldsachen war Adolf sehr genau. Ich wusste niemals, wie viel oder besser gesagt, wie wenig er besaß. Sicherlich schämte er sich insgeheim. Nur hin und wieder brach der Zorn aus ihm empor. Dann polterte er wütend los: Ist das nicht ein Hundeleben, das wir führen? Und doch war er glücklich und zufrieden, wenn wir einmal wieder in die Oper kamen, ein Konzert hörten oder ein interessantes Buch ihn beschäftigte. Lange konnte ich nicht herausbringen, wo er zu Mittag aß. Meine Frage darüber wurde schroff abgewiesen. Das war kein Thema, über das man sich unterhielt. Da ich nachmittags manchmal etwas mehr Zeit hatte, kam ich bald nach meinem Mittagmahle heim. aber ich traf Adolf um diese Zeit niemals in der Wohnung an. Vielleicht saß er in der Volksküche drüben in der Liniengasse, in der ich manches Mal zu Mittag speiste. Nein, dort war er auch nicht. Ich ging ins Auge Gottes. Auch dort war er nicht zu finden. Als ich ihn abends fragte, weshalb er nie in die Volksküche käme, hielt er mir einen Vortrag über die erbärmliche Einrichtung dieser Volksspeisehäuser, in denen die Trennung der sozialen Schichten mit Hilfe der Krautschüssel demonstriert wurde. Als Universitätszuhörer hatte ich die Möglichkeit, in der Mensa zu essen. Es war noch die alte Mensa, damals bestand die vom Deutschen Schulverein errichtete Deutsche Mensa noch nicht. Ich konnte auch Adolf billige Marken für das Essen beschaffen. Er ging auch schließlich mit mir hin. Ich wusste, wie gerne er Mehlspeisen hatte und nahm zum Braten noch einige Buchtelmarken dazu. Ich dachte, es müsse ihm herrlich schmecken, denn man konnte ihm ja am Gesicht ablesen, wie hungrig er war. Aber er würgte trotzig die Bissen hinunter. »Ich verstehe nicht, wie es dir neben diesen Leuten schmecken kann«, zischte er mir zornig zu. Natürlich verkehrten in der Mensa Angehörige aller Nationen der Monarchie, auch viele jüdische Studenten. Das war für ihn Grund genug, nicht mehr hinzugehen. Genauer gesagt, bei aller Konsequenz, der er fähig war, blieb der Hunger doch mitunter Sieger. Dann drückte er sich in der Mensa neben mir in eine Ecke, kehrte dem übrigen Publikum den Rücken und verschlang heißhungrig den Nussstrudel, den er über alles liebte. Ich habe in meiner politischen Unbekümmertheit dieses Hin- und Herpendeln zwischen Antisemitismus und Appetit auf Nussstrudel mit heimlichem Vergnügen oft genug miterlebt. Tagelang konnte Adolf nur von Milch, Brot und etwas Butter leben. Ich war gewiss nicht verwöhnt, aber in diesem Punkte konnte ich ihm nicht folgen. Bekanntschaften machten wir keine. Adolf hätte es niemals ertragen, dass ich neben ihm noch Zeit für andere hätte. Mehr denn je fasste er unsere Freundschaft als eine Angelegenheit auf, die jede andere Beziehung ausschloss. Durch einen Zufall bekam ich darüber von ihm eine ganz eindeutige Belehrung. Harmonielehre war mein besonderes Steckenpferd. Schon in Linz hatte ich in diesem Fache geglänzt. Spielend kam ich im Unterricht mit. Da ließ mich Professor Boschetti ins Sekretariat rufen und fragte mich, ob ich bereit wäre, Nachhilfeunterricht zu erteilen. Dann wurde ich meinen künftigen Schülerinnen bekannt gemacht. Die beiden Töchter eines Brauereibesitzers in Kolomia, die siebenbürgische Gutsbesitzerstochter aus Radautz sowie die Tochter eines Großkaufmanns in Spalato. Der krasse Unterschied zwischen den vornehmen Pensionen, in denen die jungen Damen wohnten, und unserer finsteren, ständig nach Petroleum riechenden Bude bedrückte mich sehr. Meistens bekam ich nach der erteilten Stunde eine Jause, so ausgiebig, dass sie mir das Abendessen ersetzen konnte. Als noch die Tochter eines Tuchfabrikanten aus Jägerndorf in Schlesien und die Tochter eines Gerichtsvorstehers in Agram dazugekommen waren, saßen mit meinem halben Dutzend Schülerinnen Mädchen aus allen Teilen der weitläufigen Donaumonarchie beisammen. Und da geschah das Unvorhergesehene. Eine von ihnen, die Schlesierin, fand sich in einer schriftlichen Arbeit nicht zurecht und lief zu mir in die Stumpergasse, um mich um Auskunft zu fragen. Als unsere gute alte Zimmerfrau das junge hübsche Mädchen sah, zog sie erstaunt die Augenbrauen hoch. Nun, das ging noch an. Mir war ja wirklich nur, um das musikalische Beispiel zu tun, das sie nicht begriffen hatte. Ich erklärte ihr die Sache. Rasch schrieb sie sich das Beispiel auf. Da trat Adolf in das Zimmer. Ich stellte ihn meiner Schülerin vor. Mein Freund aus Linz, Adolf Hitler. Adolf schwieg. Aber kaum war das Mädchen draußen, fiel er, der seit dem missglückten Erlebnis mit Stefanie frauen- und mädchenfeindlich eingestellt war, wütend über mich her. Ob unsere ohne dies durch den Flügel, dieses Monstrum verstellte Bude, nun auch zum Rendezvous für dieses musikalische Weibsgezücht werden sollte, fragte er mich erbost. Ich hatte Mühe, ihn davon zu überzeugen, dass die Ärmste keineswegs Liebeskummer hege, sondern nur Prüfungsschmerzen. Das Ergebnis war ein ausführlicher Vortrag über die Sinnlosigkeit des weiblichen Studiums. Schlag auf Schlag prasselten die Worte auf mich nieder, als wäre ich der Tuchfabrikant oder Brauereibesitzer, der seine Töchter auf das Konservatorium geschickt hatte. Immer weiter verlor sich Adolf in einer Kritik der sozialen und gesellschaftlichen Zustände. Ich kauerte schweigend auf dem Klavierhocker, während er wütend die 3 Schritte vor, 3 Schritte zurücklief und seine Empörung in möglichst scharfen Wendungen hart an der Türe oder am Klavier entlud. Überhaupt hatte ich in dieser ersten Zeit in Wien den Eindruck, dass Adolf ganz aus dem Gleichgewicht gekommen war. Der geringste Anlass konnte zu wütenden Zornausbrüchen führen. Es gab Tage, an denen ich ihm nichts recht machen konnte und er mir jedes Zusammensein gründlich verleidete. Aber ich kannte Adolf nun schon seit mehr als 3 Jahren. Ich hatte seine schweren Krisen nach dem Scheitern an der Schule und dem Tode der Mutter miterlebt. Ich wusste zwar nicht, worauf diese seelischen Depressionen zurückzuführen waren, aber einmal würde sich dieser Zustand wohl bessern, dachte ich. Mit aller Welt war er überworfen. Wohin er blickte, sah er nur Ungerechtigkeit, Hass, Feindschaft. Nichts hatte vor seinem kritischen Urteil Bestand, nichts ließ er gelten. Nur allein die Musik vermochte ihn etwas aufzuheitern, so etwa, wenn wir an Sonntagen zu den kirchenmusikalischen Aufführungen in der Burgkapelle gingen. Hier konnte man kostenlos Solisten der Wiener Hofoper und den Chor der Wiener Sängerknaben hören. Adolf liebte diesen berühmten Knabenchor ganz besonders und er gestand mir immer wieder, wie viel er jener musikalischen Ausbildung verdanke, die er selbst im Stift Lambach empfangen hatte. Andererseits war für ihn gerade damals die Erinnerung an seine unbekümmerte, sorglose Kindheit besonders schmerzlich. Dabei war er rastlos beschäftigt. Ich hatte keine rechte Vorstellung davon, was es für einen Studierenden der Akademie der Bildenden Künste zu tun gäbe. Jedenfalls musste dieses Studium sehr vielseitig sein, denn einmal saß Adolf stundenlang über Büchern, dann wieder schrieb er bis tief in die Nacht hinein und wieder einmal war der Flügel, der Tisch, sein Bett und das meine, ja sogar der Fußboden mit Zeichnungen bedeckt. Adolf blickte gespannt auf sein Werk hernieder, stelzte auf den Zehenspitzen zwischen den Zeichenblättern herum, verbesserte da, korrigierte dort und sprach halblaut vor sich hin, wobei er die hastig gesprochenen Worte durch heftige Gesten unterstrich. Wehe, wenn ich ihn bei diesen Betrachtungen störte. Ich hatte großen Respekt vor diesem schwierigen und umständlichen Studium, gab mich mit dem, was ich sah, zufrieden. Wenn ich aber dann doch ungeduldig den Flügel aufklappte, schob er hastig die Blätter zusammen, verwahrte sie im Kasten, klemmte ein Buch unter den Arm und lief damit nach Schönbrunn. Er hatte dort eine stille Bank entdeckt, mitten im Grünen, auf der ihn niemand störte. Was sich bei diesem Studium im Freien durchführen ließ, wurde auf dieser einsamen Bank bewältigt. Auch ich liebte diesen stillen Platz, auf dem man vergessen konnte, mitten in einer Millionenstadt zu sein. Ich habe diese vertraute Bank im abgelegensten Teil des Parkes in späteren Jahren, wenn ich nach Schönbrunn kam, noch öfters besucht. Aber anscheinend konnte ein Bauschüler viel mehr im Freien und selbstständiger arbeiten als ein Konservatorist. Als er einmal wieder bis tief in die Nacht hinein geschrieben hatte, die kleine hässliche, rußende Petroleumlampe war fast niedergebrannt, ich konnte nicht schlafen, trat ich zu ihm und fragte ihn, was denn aus dieser Arbeit werden solle. Statt einer Antwort reichte er mir ein paar mit hastigen Zügen vollgeschriebene Seiten hin. Erstaunt las ich: Heiliger Berg im Hintergrund, davor der mächtige Opferstein, von riesigen Eichen überschattet. 2 gewaltige Recken halten den schwarzen Stier, der geopfert werden soll, an den Hörnern fest und pressen das wuchtige Haupt des Opferstieres gegen die Höhlung des Steines. Hinter ihnen steht, hoch aufgerichtet, der Priester in hellem Gewande. Er hält das Schlachtschwert in seinen Fäusten, mit welchem der Stier getötet wird. Rundum starren ernste, bärtige Männer, auf ihre Schilde gestützt, die Speere aufgerichtet, gespannt auf die feierliche Szene. Ich konnte keinen Zusammenhang zwischen dieser merkwürdigen Darstellung und einem Architekturstudium entdecken, also fragte ich, was das werden solle. Ein Schauspiel, antwortete Adolf. Dann schilderte er mir in packenden Worten die Handlung. Leider habe ich sie längst vergessen. Ich weiß nur noch, dass das Stück in den bayerischen Voralpen spielen sollte, und zwar zur Zeit der Christianisierung. Die Männer, die um den heiligen Berg wohnten, waren nicht gewillt, sich zum neuen Glauben bekehren zu lassen. Im Gegenteil, sie hatten sich verschworen, die christlichen Sendboten zu erschlagen. Daraus entwickelte sich der dramatische Konflikt dieses Stückes. Schon wollte ich Adolf fragen, ob ihm denn sein Studium auf der Akademie der Bildenden Künste so viel freie Zeit ließe, dass er nebenher solche Dramen schreiben könne. Aber ich wusste, wie empfindlich Adolf in allem war, was seinen erwählten Beruf berührte. Ich konnte ihm das nachfühlen, denn er hatte sich sein Studium mühsam genug erkämpft. Das mache ihn in diesem Punkte besonders empfindlich, dachte ich. Aber trotzdem schien etwas daran nicht ganz zu stimmen. Sein Gemütszustand bereitete mir von Tag zu Tag mehr Sorge. Niemals früher hatte ich diese selbstquälerische Art an ihm entdeckt. Im Gegenteil, was sein Selbstbewusstsein anging, besaß er meiner Erfahrung nach eher zu viel davon als zu wenig. Doch das schien jetzt ins Gegenteil umzuschlagen. Immer tiefer wühlte er sich in seine Selbstvorwürfe hinein. Doch bedurfte es nur einer einfachen Umschaltung, wie man mit leichter Hand das Licht andreht und alles Dunkle plötzlich strahlend hell wird, und die gegen sich selbst gerichtete Anklage wurde zu einer Anklage gegen die Zeit, gegen die ganze Welt. In sich überstürzenden Hasstiraden schleuderte er der Gegenwart seinen Zorn entgegen, allein und einsam gegen die ganze Menschheit, die ihn nicht verstand, die ihn nicht gelten ließ, von der er sich verfolgt und betrogen fühlte. Noch sehe ich ihn vor mir, wie er in maßloser Erregung mit großen, weit ausholenden Schritten den schmalen Raum durchmisst, bis ins Innerste ergriffen. Ich saß, die Finger stumm auf der Klaviatur am Flügel und hörte ihm zu, aufgewühlt von seinen Hassgesängen und doch im Innersten voll Sorge um ihn, denn was er da an die kahlen Wände schrie, hörte ja niemand außer mir und vielleicht Frau Zackreis, die draußen in der Küche rumhantierte und sich vielleicht Sorgen machte, ob dieser rabiate junge Mensch auch in der Lage wäre, künftig seine Miete zu bezahlen. Aber die, gegen die diese glühenden Worte gerichtet waren, alle, die es anging, hörten ihn ja nicht. Wozu also der ganze Aufwand? Plötzlich aber fiel mitten in dieser hasserfüllten Rede, mit der er eine ganze Epoche in die Schranken rief, ein Wort, das mir den düsteren Abgrund aufzeigte, an dessen Rand er sich in seinen Gedanken bewegte. »Ich werde auf Stefanie verzichten.« Dies war das furchtbarste Wort, das ihm über die Lippen kommen konnte. Denn Stefanie war der einzige Mensch auf Gottes Erde, der außerhalb dieser verruchten Menschen stand, ein Wesen, das von strahlender Liebe verklärt seinem gequälten Dasein Sinn und Inhalt gegeben hatte. Der Vater tot, die Mutter tot, die einzige Schwester noch ein Kind, was war ihm denn geblieben? Er hatte keine Familie, kein Daheim, nur seine Liebe. Nur Stefanie war ihm inmitten der schweren Krisen und Katastrophen treu an der Seite geblieben, freilich nur in seiner Einbildung. Aber diese Einbildung war bisher stark genug gewesen, um ihm über sein eigenes Schicksal hinwegzuhelfen. In der seelischen Erschütterung, die er in diesen Wochen durchlebte, war aber anscheinend auch diese so hartnäckig geglaubte Vorstellung zusammengebrochen. »Ich dachte, du wolltest ihr schreiben«, warf ich ein, um ihnen mit meinem Vorschlag weiterzuhelfen. Mit einer herrischen Geste tat er meine Worte ab. Erst 40 Jahre später erfuhr ich, dass er damals tatsächlich an Stefanie geschrieben hatte. Dann fielen die Worte, wie ich sie noch niemals von ihm gehört hatte. Sinnlos auf Stefanie zu warten. Gewiss hat die Frau Mama den Mann, den Stefanie heiraten muss, schon bereit. Liebe? Danach wird nicht gefragt. Eine gute Partie, zumindest in den Augen der Frau Mama. Es folgte eine wütende Auseinandersetzung mit der Frau Mama, mit den Angehörigen jener vornehmen Kreise überhaupt, die durch klug arrangierte Heiraten sich die unverdienten Vorteile, die sie innerhalb der menschlichen Gesellschaft genießen, gegenseitig garantieren. Ich gab den Versuch, noch am Klavier zu üben, auf und ging ins Bett. Adolf stürzte sich über seine Bücher. Ich weiß noch, wie betroffen ich damals war. Wenn Adolf nicht mehr an Stefanie festhielt, was sollte dann aus ihm werden? Zwiespältige Gefühle beherrschten mich. Einerseits war ich froh, dass die aussichtslose Liebe zu Stefanie endlich ausklang und ihn seelisch entlastete. Andererseits wusste ich, dass Stefanie das einzige Ideal war, das ihm Auftrieb verlieh und seinem Schaffen ein Ziel setzte. Andern Tags kam es zwischen uns beiden zu einem bösen Krach. Der Anlass war geringfügig. Ich musste auf dem Flügel üben, Adolf wollte lesen. Draußen regnete es, also konnte er nicht nach Schönbrunn hinüberlaufen. »Dieses ewige Geklimper«, fuhr er auf mich los, »nie ist man davor sicher.« »Ganz einfach«, erwiderte ich, stand auf, zog meinen Stundenplan aus der Musikmappe und heftete ihn mit Reißnägeln an die Wand des Kastens. Daraus konnte Adolf genau ersehen, wann ich abwesend war, wann nicht und wie meine Übungsstunden lagen. »Und nun häng deinen Stundenplan darunter«, fügte ich bei. »Stundenplan? So etwas brauche er sich nicht aufzuschreiben. Seinen Stundenplan habe er im Kopfe. Das genüge ihm und das müsse auch mir genügen. Schluss!« Ich zog zweifelnd die Schulter hoch. Seine Arbeit war ja alles weniger als geordnet und systematisch. Er arbeitete ja fast nur in der Nacht, am Morgen schlief er. Ich hatte mich am Konservatorium sehr rasch und gut eingelebt. Meine Kenntnisse wurden anerkannt, ich wurde gelobt, sogar ausgezeichnet, wie dies die Aufforderung, Nachhilfestunden zu erteilen, bewies. Das machte mich begreiflicherweise stolz, sicherlich auch etwas eingebildet. Musik als die am wenigsten verstandes- und wissensmäßig fassbare Kunst ließ auch am leichtesten eine mangelhafte Schulbildung übersehen. So steuerte ich denn, zufrieden und glücklich, mit mutgeschwellter Brust jeden Morgen dem Konservatorium zu. Aber gerade diese Zielstrebigkeit, diese Sicherheit des Erfolges regte Adolf, ohne dass er davon sprach, zu bitteren Vergleichen an. So kam es nun angesichts des an die Kastenwand gehefteten Stundenplanes, der auf ihn wie ein amtlich beglaubigter Garantieschein für meine Zukunft wirken musste, zur Explosion. »Diese Akademie«, schrie er, »lauter alte, verkrampfte, verzopfte Staatsdiener, verständnislose Bürokraten, stupide Beamtenkreaturen! Diese ganze Akademie gehört in die Luft gesprengt!« Leichenblass war sein Antlitz. Der Mund ganz schmal, die Lippen fast weiß. Aber die Augen glühten, unheimlich diese Augen, als läge aller Hass, dessen er fähig war, nur in diesen lodernden Augen. Ich wollte einwerfen, dass jene Männer an der Akademie, über die er in seinem maßlosen Hasse kurzerhand den Stab brach, doch schließlich seine Lehrer und Professoren wären, von denen er doch sicherlich vieles gewinnen könne. Aber er kam meinen Worten zuvor. »Abgelehnt haben sie mich! Hinausgeworfen! Ausgeschlossen bin ich!« Ich erschrak. So also war es. Adolf besuchte gar nicht die Akademie. Jetzt konnte ich mir vieles, was mich an ihm befremdet hatte, erklären. In meiner innigen Teilnahme an seinem Schicksale fragte ich ihn, ob er seiner Mutter gesagt habe, dass er an der Akademie nicht aufgenommen worden sei. »Was fällt dir ein?« erwiderte er. »Ich konnte doch der sterbenden Mutter nicht diesen Kummer bereiten!« Das sah ich ein. Eine Weile herrschte Schweigen zwischen uns. Vielleicht dachte Adolf jetzt an seine Mutter. Dann versuchte ich, das Gespräch zu einem praktischen Ergebnis zu bringen. »Und was nun?« fragte ich. was nun?« wiederholte er gereizt. »Fängst du jetzt auch schon an? Was nun?« Er musste sich wohl selbst 100-mal und öfter diese Frage vorgelegt haben, denn sonst hatte er ja mit niemandem darüber gesprochen. »Was nun?« ahmte er meine besorgte Frage nach, setzte sich statt einer Antwort an den Tisch und baute seine Bücher rings um sich auf. »Was nun?« Dann rückte er sich die Lampe zurecht, nahm eines der Bücher, schlug es auf und begann zu lesen. Ich wollte den Stundenplan von der Kastenwand abnehmen. Er hob den Kopf, sah es und sagte ruhig, »Lass nur.«